sein. Lass den Rhythmus in dich rein. Lass es klingen. Lass es swingen. Komm, lass jucken. Komm, lass gucken. Ja, heute ist ein Feiertag, weil ich gerne feiern mag. Ja, Feiertag ist Eiertag, auch wenn ich keine Eier mag. Ja, heute ist ein Feiertag, weil ich gerne feiern mag. Egal, das ist ein schöner Tag, auch wenn ich danach Schmerzen hab. Lass es krachen, Tanzbein raus. Muskeln fliegen mit Mann und Maus. Nur nicht frieren, sollst rotieren. Nur nicht eiern, sollst nur feiern. Heute ist ein Feiertag, weil ich gerne feiern mag. Ja, Feiertag ist Eiertag, auch wenn ich keine Eier mag. Ja, heute ist ein Feiertag, weil ich gerne feiern mag. Egal, das ist ein schöner Tag, auch wenn ich danach Schmerzen hab. Gefühle kreisen, schwer und weg. Laune hat noch Zweck. Du sollst lachen, lass es krachen. Denn auf Dauer hilft nur Power.